Also ich habe so nicht. Entschuldigung, das ist nicht sicher. ganze Videoschule. Hallo. Das ist mir eigentlich gut, ich kann ja eigentlich nicht. Ah, okay. Ja, ja. Ich muss doch nicht schreiben. Ich muss doch nicht schreiben. Ich muss doch nicht schreiben. Ja, du bist gut. Du brauchst schon einen Pass. Du brauchst einen Hallo, wer ist schön, dass du einfach mal schauen. Thank you.